Abschnitt 14 aus Die Blinde, Band 1 von Wilkie Collins, übersetzt von Emil Lehmann. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Kapitel: Entdeckungen in Browndown. Ich brauche wohl kaum zu sagen, zu welchem Schluss ich gelangte, sobald ich wieder hinreichend zu mir gekommen war, um überhaupt denken zu können. Dank meiner abenteuerlichen Vergangenheit habe ich mir die Gewohnheit angeeignet, mich bei ernsten Vorkommnissen aller Art rasch zu entschließen. Im gegenwärtigen Falle musste nach meiner Ansicht zunächst augenblicklich Hilfe nach Browndown geschafft, dann aber das Vorgefallene vor Lucilla geheim gehalten werden, bis ich wieder zurückkehren und sie auf die Entdeckung vorbereiten konnte. Ich sah Frau Finch an. Sie war hilflos auf einen Stuhl niedergesunken. »Ermannen Sie sich«, sagte ich und schüttelte sie. Es war keine Zeit, Ohnmachten und hysterischen Zufällen Teilnahme zu erweisen. Das Kind lag noch in meinen Armen und das arme Ding war von der Anstrengung und dem Schrecken ganz erschöpft. Ich konnte nichts anfangen, bis ich mich von dieser Last befreit hatte. Frau Finch blickte zitternd und schluchzend zu mir auf. Ich setzte ihr das Kind auf den Schoß. Jix machte einen schwachen Versuch, sich einer Trennung von mir zu widersetzen, gab aber bald jeden Widerstand auf und ließ ihr Köpfchen auf die Brust ihrer Mutter sinken. »Können Sie ihr das Kleidchen ausziehen?«, fragte ich und schüttelte Frau Finch dabei, und dieses Mal gehörig. Die Aufforderung zu einer hausfräulichen Beschäftigung schien eine belebende Wirkung auf sie zu üben. Sie sah nach dem in einer Ecke des Zimmers in seiner Wiege liegenden Baby und nach dem auf einem Stuhl in einer anderen Ecke des Zimmers liegenden Roman. Die Anwesenheit dieser beiden ihr so vertrauten Gegenstände schien sie zu ermutigen. Sie schauderte, unterdrückte einen Seufzer, kam wieder zu Atem und fing an, dem Kinde sein Kleidchen auszuziehen. »Legen Sie das Kleid sorgfältig beiseite«, sagte ich, »und reden Sie mit niemandem über das Vorgefallene, bis ich zurückkomme. Sorgen Sie, dass das Kind keinen Schaden nimmt. Beruhigen Sie sie und warten Sie hier auf mich. Ist Herr Finch in seinem Arbeitszimmer?« Frau Finch unterdrückte abermals einen Seufzer und sagte »Ja«. Das Kind machte eine letzte Anstrengung. »Jix will mit dir gehen«, sagte die kleine Zigeunerin mit schwacher Stimme. Ich eilte zum Zimmer hinaus und überließ die drei Babys, das Große, das Kleine und das Kleinste, sich selber. Nachdem ich an die Tür des Arbeitszimmers geklopft hatte, ohne eine Antwort zu erhalten, öffnete ich dieselbe und trat ein. Der ehrwürdige Finch war in einem bequemen Lehnstuhl mit den zur Aufnahme seiner Predigt bestimmten weißen Blättern vor sich in einen gesunden Schlaf verfallen und sprang jetzt plötzlich erwachend auf. Der Pfarrer von Dymchurch fand sofort das Bewusstsein seiner Würde wieder. »Ich bitte um Vergebung, Madame Pratolungo, ich war ganz in Gedanken vertieft. Fassen Sie Ihr Anliegen, wenn ich bitten darf, kurz.« Bei diesen Worten deutete er mit einer vornehm selbstbewussten Handbewegung auf die leeren Blätter und fügte in seinem tiefsten Basston hinzu: »Predigttag!« Ich erzählte ihm in kurzen Worten, was ich auf dem Kleide seines Kindes gesehen, und teilte ihm meine Besorgnisse in Betreff des in Browndown Vorgefallenen mit. Er wurde totenbleich. Nie habe ich ein solches Entsetzen gesehen, wie die Gesichtszüge des ehrwürdigen Finch in diesem Augenblicke darboten. »Fürchten Sie eine Gefahr?«, fragte er. »Sind Sie der Meinung, dass sich verbrecherische Menschen dort im Hause oder in der Nähe befinden?« »Ich bin der Meinung, dass hier kein Augenblick zu verlieren ist«, antwortete ich. »Wir müssen nach Browndown gehen und uns unterwegs zur Hilfsleistung so viele geeignete Leute mitnehmen, wie wir bekommen können.« Ich öffnete die Tür und wartete einen Augenblick auf ihn. Herr Finch, der ersichtlich noch von dem Gedanken an die verbrecherischen Menschen präokkupiert war, machte ein Gesicht, als ob er sich in diesem Augenblick 100 Meilen von seinem eigenen Pfarrhause entfernt wünsche. Aber er war der Herr des Hauses, der angesehenste Mann am Orte. Wie die Dinge standen, blieb ihm nichts anderes übrig, als seinen Hut zu nehmen und mit mir zu kommen. Wir gingen zusammen ins Dorf. Zum ersten Mal in der kurzen Zeit unserer Bekanntschaft fand ich meinen ehrwürdigen Begleiter schweigsam. Wir erkundigten uns nach dem einzigen Polizeioffizianten, der in dem Distrikte fungierte. Er war eben auf seiner Runde begriffen. Wir fragten weiter, ob der Doktor wohl in Dimchurch sei. Nein, es war heute nicht der Tag, wo er nach Dimchurch kam. Der Wirt zur guten Hand war mir als ein tüchtiger und respektabler Mann genannt worden und ich proponierte Herrn Finch, im Wirtshause vorzusprechen und den Wirt mitzunehmen. Bei diesem Vorschlag klärte sich Herrn Finchs Gesicht sofort auf. Das Gefühl seiner Wichtigkeit stieg wieder in ihm wie das Quecksilber in einem Thermometer. »Das wollte ich gerade vorschlagen«, sagte er. »Goodrich in der guten Hand ist ein für seinen Stand respektabler Mann. Lassen Sie uns Goodrich auf alle Fälle mitnehmen. Fürchten Sie nichts, Madame Pratolungo, wir stehen alle in Gottes Hand. Es ist ein wahres Glück für Sie, dass Sie mich zu Hause getroffen haben. Was hätten Sie wohl ohne mich anfangen wollen? Ich bitte recht sehr, fürchten Sie sich nicht. Sollten uns Spitzbuben in den Weg kommen, ich habe ja, wie Sie sehen, meinen Stock bei mir. Ich bin nicht groß, aber ich habe die Körperkraft eines starken Mannes. Mein Körper ist sozusagen ganz Muskel. Fühlen Sie nur einmal.« Dabei hielt er mir einen seiner dürren kleinen Arme hin, der ungefähr halb so groß wie mein Arm war. Wäre ich nicht viel zu bekümmert gewesen, um zu scherzen aufgelegt zu sein, ich würde ohne Zweifel erklärt haben, dass ich es in der Begleitung eines solchen Ausbundes von Stärke für überflüssig halte, den Wirt zu inkommodieren. Ich darf nicht behaupten, dass Herr Finch merkte, was in mir vorging. Ich kann nur versichern, dass er, sobald wir des Wirtshauses ansichtig wurden, sich beeilte, Goodrich eifrig und heftig zu rufen. Der Wirt trat aus dem Hause und erklärte sich, sobald er gehört hatte, um was es sich handle, sofort bereit, mit uns zu gehen. »Nehmen Sie Ihr Gewehr mit«, sagte Herr Finch. Goodrich tat, wie ihm geheißen wurde. Wir gingen raschen Schrittes nach Browndown. »War Ihre Frau oder Ihre Tochter heute in Browndown?«, fragte ich den Wirt. »Ja, Madame, Sie waren beide in Browndown. Sie haben dort wie gewöhnlich Ihre Arbeit getan und haben das Haus schon vor länger als einer Stunde verlassen.« »Hat sich während Ihrer Anwesenheit dort irgendetwas Ungewöhnliches zugetragen?« »Nichts, das ich wüsste, Madame.« Ich dachte einen Augenblick nach und wagte es, noch einige weitere Fragen an Herrn Goodrich zu richten. Ich fragte, ob man diesen Abend irgendwelche Fremde hier gesehen habe. »Ja, Madame, vor ungefähr einer Stunde fuhren zwei Fremde in einer Chaise an meinem Hause vorüber.« »In welche Richtung?« »Der Wagen kam von der Brightoner Landstraße her und fuhr in der Richtung nach Browndown zu.« »Haben Sie die Fremden angesehen?« »Nicht genau, Madame, ich war gerade beschäftigt.« »Ein schrecklicher Argwohn, dass die beiden Fremden in der Chaise die beiden Männer sein möchten, die ich damals hinter der Mauer versteckt gesehen hatte, drängte sich mir auf. Ich sagte nichts weiter, bis wir bei dem Hause angelangt waren. Alles war ruhig. Das einzige Zeichen von etwas Ungewöhnlichem waren die deutlichen Radspuren auf dem Rasen vor dem Hause in Browndown. Der Wirt war der Erste, der diese Wagenspuren bemerkte.« »Der Wagen muss vor dem Hause gehalten haben, Herr Pfarrer«, sagte er zu dem ehrwürdigen Finch gewandt. Dieser schien wieder seine Sprache verloren zu haben. Alles, was er hervorzubringen vermochte, als wir uns der Tür des einsam und öde daliegenden Hauses näherten, waren die mit äußerster Anstrengung gesprochenen Worte: »Bitte lassen Sie uns vorsichtig sein.« Der Wirt langte zuerst an der Tür an, ich folgte ihm, während der Pfarrer in einer kleinen Entfernung die Arrière-Garde bildete und auf seine Deckung durch die hinter ihm liegenden Hügel bedacht war. Goodrich klopfte laut an die Tür und rief: »Herr Dubourg!« Es erfolgte keine Antwort, es herrschte eine schreckliche Stille. Ich vermochte die Ungewissheit nicht länger zu ertragen, schob den Wirt beiseite und erfasste den Griff der unverschlossenen Tür. »Lassen Sie mich vorangehen, Madame«, sagte Goodrich, und dieses Mal schob er mich zur Seite. Ich folgte ihm auf dem Fuße. Wir traten ins Haus und riefen wieder. Abermals erfolgte keine Antwort. Wir blickten in das kleine Wohnzimmer, welches an der einen, und in das Esszimmer, welches an der anderen Seite des Vorplatzes lag. Beide waren leer. Wir gingen weiter nach der Rückseite des Hauses, wo das Zimmer lag, welches Oskar seine Werkstätte nannte. Als wir in dieselbe eintreten wollten, zeigte es sich, dass die Tür verschlossen war. Wir klopften an und riefen wieder, aber es blieb unheimlich still. Ich steckte meinen Finger in das Schlüsselloch, der Schlüssel steckte nicht darin. Ich kniete nieder und guckte durch das Schlüsselloch, aber kaum hatte ich das getan, als ich auch schon in wildem Entsetzen wieder aufsprang. »Erbrechen Sie die Tür«, schrie ich, »ich habe seine Hand auf dem Fußboden liegen gesehen.« Der Wirt war wie der Pfarrer nur ein kleiner Mann und die Tür war wie alles in Browndown von der plumpsten und schwerfälligsten Konstruktion. Ohne geeignetes Werkzeug würden wir alle drei zu schwach gewesen sein, die Tür zu erbrechen. In dieser schwierigen Lage erwies sich der ehrwürdige Finch zum ersten und einzigen Male nützlich. »Warten Sie, meine Freunde«, sagte er, »wenn die Pforte zum Hintergarten offen ist, können wir durch das Fenster ins Zimmer gelangen.« Weder der Wirt noch ich hatten an das Fenster gedacht. Wir eilten um das Haus herum an die Rückseite und sahen, dass die Spuren der Wagenräder dieselbe Richtung verfolgten. Die Pforte in der Gartenmauer stand weit offen. Wir durchschritten den kleinen Garten und konnten durch das bis auf den Boden reichende Fenster der Werkstätte, wie es der Pfarrer vorausgesagt hatte, in dieselbe gelangen. So betraten wir das Zimmer. Da lag der arme, unglückliche Oskar bewusstlos in einer Lache seines eigenen Bluts. Allem Anscheine nach hatte ihn ein Schlag auf der linken Seite des Kopfes auf der Stelle zu Boden geworfen. Ob die Wunde nicht nur die Kopfhaut, sondern auch den Schädel verletzt habe, war ich nicht imstande zu beurteilen. Ich hatte mir im Dienste der heiligen Sache der Freiheit an der Seite meines edlen Pratolungo einige Erfahrungen in der Behandlung von Kranken gesammelt. Kaltes Wasser, Essig und Leinen zum Verbinden, nach denen ich verlangte, fanden sich im Hause. Goodrich fand den Türschlüssel in einer Ecke des Zimmers liegend. Er schaffte mir Wasser und Essig, während ich die Treppe hinauf in Oskars Schlafzimmer lief und mir einige von seinen Handtüchern holte. Nach wenigen Minuten hatte ich eine kalte Kompresse auf die Wunde gelegt und wusch Oskars Gesicht mit Essig und Wasser. Er war noch immer bewusstlos, doch er lebte. Der ehrwürdige Finch, der nicht die geringste Hilfe leistete, hielt es für seine Pflicht, Oskar den Puls zu fühlen. Er tat es mit einer Miene, als ob das unter den obwaltenden Umständen die einzige verdienstliche Handlung sei, die er vornehmen könne und als ob niemand außer ihm den Puls fühlen könne. »Ein wahres Glück«, sagte er, indem er die langsamen, schwachen Schläge am Handgelenk des armen Oskars zählte. »Ein wahres Glück, dass ich zu Hause war. Was hätten Sie wohl ohne mich anfangen wollen?« Was mir jetzt zunächst oblag, war natürlich, zum Arzt zu schicken und uns Leute zu verschaffen, die uns behülflich sein könnten, Oskar die Treppe hinauf in sein Bett zu tragen. Goodrich erklärte sich bereit, sich ein Pferd zu verschaffen und den Doktor zu holen. Wir verabredeten, dass er mir seine Frau und deren Bruder, um mir beim Hinauftragen Oskars zu helfen, schicken solle. Nachdem wir diese Verabredung getroffen hatten, blieb uns nur noch das eine zu tun, uns von der lästigen Gegenwart des ehrwürdigen Finch zu befreien. Jetzt, wo die Anwesenheit verdächtiger Individuen im Hause nicht mehr zu fürchten war, ertönte die gewaltige Stimme des kleinen Mannes wieder ununterbrochen, wie eine in der Nachbarschaft arbeitende Dampfmaschine. Ich hatte wieder eine Eingebung. Auf dem Boden sitzend und Oskars Kopf in meinem Schoße haltend, gab ich meinem ehrwürdigen Begleiter etwas zu tun. »Sehen Sie sich doch einmal im Zimmer um«, sagte ich, »ob die Kiste mit den Gold- und Silberplatten hier ist.« »Fassen Sie sich, Madame Pratolungo«, sagte er, »keine nervöse, aufgeregte Vielbeschäftigkeit, wenn ich bitten darf. Ich habe mich der Sache angenommen.« »Und es versteht sich von selbst, dass ich auch nach der Kiste sehen werde.« »Gewiss«, stimmte ich bei, »ich zweifle auch nicht, dass die Kiste fort sein wird.« Diese Erwiderung veranlasste ihn sofort, geschäftig im Zimmer hin und her zu laufen. Von der Kiste war keine Spur zu finden. Damit war mir jeder Zweifel benommen, die beiden Spitzbuben, die wir damals an die Mauer gelehnt gefunden hatten, meine schlimmsten Befürchtungen in entsetzlicher Weise gerechtfertigt. Als Frau Goodrich und ihr Bruder eintrafen, trugen wir Oskar auf sein Zimmer. Wir legten ihn aufs Bett, nachdem wir ihm seine Krawatte abgenommen und das Fenster geöffnet hatten, so dass die frische Luft ungehindert über ihn wegstreichen konnte. Er gab noch kein Zeichen des wiederkehrenden Bewusstseins von sich, aber sein Puls fuhr fort, wenn auch schwach, zu schlagen. Sein Zustand schien sich nicht zu verschlimmern. Auf die Ankunft des Arztes durften wir vor Ablauf einer Stunde nicht hoffen. Ich fand es daher notwendig, sofort nach dem Pfarrhause zurückzukehren und Lucilla mit aller nötigen Vorsicht die traurige Wahrheit mitzuteilen, denn es stand zu befürchten, dass sie sonst, nachdem sich die Nachricht im Dorfe verbreitet haben würde, die Sache auf die denkbar ungeeignetste Weise durch einen der Dienstboten erfahren möchte. Zu meiner größten Genugtuung bat mich Herr Finch, als ich mich erhob, um vorzugehen, zu entschuldigen, wenn er mich nicht begleite. Es war ihm aufgegangen, dass ihm als Pfarrer die Pflicht obliege, den Behörden sofort von dem in Browndown begangenen Verbrechen Anzeige zu machen. Er ging zu dem nächstwohnenden Friedensrichter und ich kehrte nach dem Pfarrhause zurück und ließ Oskar unter der Obhut von Frau Goodrich und ihrem Bruder. Herrn Finchs letzte Worte beim Abschiede erinnerten mich noch einmal daran, dass wir unter den obwaltenden traurigen Umständen wenigstens für eines dankbar sein mussten. »Ein wahres Glück, Madame Pratolungo, dass ich zu Hause war. Was hätten Sie wohl ohne mich angefangen?« Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 11. Dezember 2023.